WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, so muss es sein. Wir sind pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Um es nachher nicht zu vergessen, sage ich es gleich jetzt. Morgen sind wir 5 Minuten später. Und morgen sind wir ausschließlich im Fernsehen und nicht im Radio. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freithemennacht heute und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Melanie. Melanie ist 36. Hallo Melanie. Hallo. Hallo Melanie. Hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, und es geht bei mir darum, dass es mir im Moment gerade gar nicht so gut geht. Also mein Freund hat mich verlassen vor 6 Wochen. Ja. Und im Moment ist halt gerade alles für mich scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Nach wie vielen Jahren hat dein Freund dich denn verlassen? Also wir waren fast 2 Jahre zusammen. Mhm. Und wie gesagt, seit 6 Wochen gehe ich hier gerade so ein bisschen durch die Hölle, weil er mir halt erzählt, dass ich ihm egal bin. Und Warum hat er dich denn verlassen? Also wir haben uns damals kennengelernt über das Internet und haben uns auch relativ schnell getroffen und haben uns auch super verstanden, waren auch direkt auf einer Wellenlänge, und als ich damals, also nach 4 Monaten Beziehung, ist er mir halt fremd gegangen. Mhm. Und ja, da war das Vertrauen halt dann nicht mehr so da. Mhm. Und er hat mich dann halt um eine Chance noch gebeten, und normalerweise bin ich nicht so der Typ, der dann irgendwie sagt, okay, aber irgendwie habe ich ihn halt geliebt und habe ihm dann diese Chance gegeben. Mhm. Ich habe aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass er nicht ehrlich zu mir ist, und ich habe halt das Vertrauen nicht so aufbauen können. Und er hat halt gedacht, indem er 4-mal die Woche zu mir kommt und wir uns am Wochenende sehen, das würde reichen, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Das heißt, du warst auch notorisch eifersüchtig? Ja, ich war nachher schon sehr eifersüchtig, ja. Was war seine Begründung? Was hat er gesagt, warum es zu Ende ist? Ja, wir haben uns die letzten Monate halt immer öfter gestritten, weil ich halt immer irgendwie misstrauisch geworden bin. Ich habe halt ab und zu mal in sein Handy geguckt und habe halt immer irgendwie was gefunden. Dann waren da irgendwelche Anzeigen drin von irgendwelchen Singlebörsen oder irgendwelche Namen von irgendwelchen Frauen, und er hat das halt immer nur so runtergespielt. Mhm. Und ich habe dann nachher halt in allem immer irgendwie was gesehen. Kann natürlich auch sein, dass du ihm mit diesem Verhalten tierisch auf die Nerven gegangen bist. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, klar. Wenn man jemandem eine neue Chance gibt, dann muss man das auch wirklich tun. Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, war die Zeit nach den ersten 4 Monaten bis jetzt, bis zur Trennung, dann doch geprägt von großem Misstrauen deinerseits. Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Mit welchen Worten hat er sich verabschiedet? Also wir haben uns eigentlich gestritten, und dann war er auf meinem Geburtstag noch hier, weil wir, wie gesagt, wir wohnen halt auch nicht zusammen, wir wohnen 60 Kilometer auseinander, aber trotz allem haben wir uns immer sehr oft gesehen. Und dann meinte er halt irgendwie nur, ja, ich würde halt immer nur Theater machen und würde ihn halt immer nur noch anstarren und keine Ahnung. Ja, und irgendwie 2 Tage später hat er mir dann halt gesagt, dass er mit seiner Tochter in Urlaub fährt, und er müsste dann halt über alles nachdenken, und seitdem ist dann halt irgendwie, ja, totale Krise gewesen. Er kam dann halt aus dem Urlaub wieder und hat mich dann direkt wieder angelogen, indem er mir dann halt gesagt hat, dass er an dem Abend, wenn er wiederkommt, zu mir kommt, und ist dann aber doch nicht gekommen und wollte mir dann halt erzählen, er müsste in die Firma, und also es waren halt auch immer so Dinge, wo er nicht immer ehrlich zu mir war. Aber hört sich so an, als wärst du genervt von ihm, und offensichtlich ist er genervt von dir. Ja, was heißt genervt? Ich habe halt immer, ich habe halt schon versucht, ihm zu vertrauen. Das hat aber halt nicht so funktioniert, weil er halt auch nicht immer unbedingt ehrlich gewesen ist. Bei ihm hat sich immer alles so komisch angehört, halt, wenn er irgendwie was gesagt hat. Aber dann hört sich für mich als Außenstehende das fast so an, das hat nicht gepasst. Das passt nicht. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich die logische Konsequenz, dass sich das dann wieder auseinander dividiert, die Sache. Ja. Ja. Wie geht's dir denn jetzt? Du hast gerade schon gesagt, alles läuft ziemlich chaotisch bei dir, aber wie ist so, beschreib's mir ein bisschen näher. Also mir geht's gerade gar nicht gut. Mir geht's gerade sehr schlecht, weil, wie gesagt, wir sind seit 6 Wochen halt auseinander und kommuniziert ihr denn miteinander? Ja, wir haben halt jeden Tag Kontakt. Das heißt, ich rufe ihn halt an und wenn er nicht dran geht, ruft er mich aber zurück. Und was wird dann so geredet? Also von seiner Seite her Beleidigung. Ach so, also es geht dann immer zur Sache. Ja, dass er mich hasst und dass er eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben will. Und ruft mich aber halt auch immer wieder an oder geht halt ans Telefon, wo ich mich dann halt auch frage, wenn ich mit demjenigen nichts mehr zu tun haben möchte, verstehe ich das nicht. Es sind halt so viele Dinge, die ich halt... Ich verstehe nicht, wenn der dich immer so anfährt und wenn der sagt, ich hasse dich und wenn der sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, verstehe ich nicht, warum du ihn dann immer wieder anrufst. Ja, ist eine gute Frage. Weil ich ihn halt auch vermisse. Also viele meiner Freunde haben auch schon gesagt, dass sie längst den gar nicht mehr kontaktiert hätten oder wahrscheinlich auch schon gedacht hätten, der kann mich mal. Aber irgendwie hat das bei mir noch nicht so Klick gemacht. Er hat jetzt ja auch schon eine neue Freundin. Ach, das hat er nun definitiv auch schon. Ja. Mensch, ja. Melanie, mach dich doch nicht lächerlich, dann lass es sein. Fast die letzten 2 Jahre waren nicht gut. Mhm. Ne? So hast du es mir erzählt. Ja. Fast die letzten 2 Jahre. Die ersten 4 Monate, okay, aber dann seitdem ist alles irgendwie schief und krumm. Und nun hat er sich getrennt und hat eine neue Freundin und er sagt, er hasst dich und er schreit dich da an und macht dich fertig. Geh auf Distanz. Ach, geh nicht auf Distanz, geh komplett raus aus dessen Leben. Ja, das Problem ist halt nur, das ist nicht so einfach. Ich nehme mir das halt immer vor, das ist mir völlig klar, dass es nicht einfach ist. Aber es geht nicht anders, es gibt keinen anderen Weg. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du ihm immer mehr auf den Wecker gehst und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann beschimpft er dich so radikal, wahrscheinlich noch viel schlimmer als jetzt. Ja, und dann stehst du da wie ein begossener Pudel. Jetzt stehst du schon ziemlich schlecht da, finde ich. Ja, was mich halt so fertig macht, ist halt auch, dass man einfach so nach, ja gut, 2 Jahren einfach sagt, so, ich liebe dich nicht mehr und sich dann die nächste nimmt. Ja, so, Melanie, das ist immer schmerzlich für den, der verlassen wird. Aber so ist es. Und so ist die Liebe und so ist das Leben. Dieses passiert 100.000 Mal auf der Welt. Mhm. Es ist immer traurig für den, der zurückbleibt. Aber so ganz aus heiterem Himmel ist das ja nicht gefallen. Wenn du jetzt gesagt hättest, bis zu der Trennung waren wir eigentlich total glücklich und es war super, aber es war es ja nicht. Jetzt musst du wirklich mit all deiner Kraft gegensteuern und dich von dem wegdrücken. Nicht mehr anrufen. Lösch alle Daten, die du von ihm hast. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles, was du hast, lösch es. Tu's weg. Mhm. Und wenn du anfängst, über ihn nachzudenken und wieder in Zorn oder Traurigkeit oder Sehnsucht zu verfallen, verbiete dir diese Gedanken und denk an irgendwas anderes. Lenk dich ab. Ja, nur wie mache ich? Ich versuche mich schon mal die ganze Zeit abzulenken, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich sitze dann irgendwie oder gehe mit Freunden irgendwo hin. Ja, musst du. Dann sitze ich da und dann denke ich, toll, hier war ich mit dem auch oder keine Ahnung. Das wird eine Weile so sein. Da gibt es auch kein Generalrezept gegen. Mhm. Das generale Rezept heißt nur, sich so weit bemühen wie möglich davon wegzukommen und sich so weit wie möglich abzulenken. Dass das immer wieder misslingt, ist mir völlig klar. Aber nur, wenn du dich so bemühst und tapfer dagegen hältst, hast du die Chance, da rauszukommen. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Und ich wünsche dir viel Glück dabei, Melanie. Alles klar. Von Herzen. Okay. Mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Max. Max ist 25. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Max. Um was geht's? Ja, ich habe ein massives Drogenproblem und weiß einfach nicht mehr weiter, wie es halt weitergehen kann mit mir. Ich habe jetzt seit massives Drogenproblem. Ja, was heißt massiv? Also halt Amphetamin, Kiffen und halt Trinken. Beschreib's mir mal näher, damit ich mir eine Vorstellung machen kann. Jeden Tag? Ja, Kiffen mache ich jeden Tag. Trinken? Ja. Alle 2 Tage und halt auch ab und zu mal ein paar Nasen, ne? Und wie viel trinkst du so, wenn du trinkst? Ja, trinken ist eigentlich jetzt nicht ganz so das Hauptproblem. Also mehr das Kissen und das, ja, ziehen halt. Das Ziehen. Mhm. Wie lange geht das schon so? Seit ich 12 bin. Nein, 12 nicht, 14 ungefähr. So lange? Ja. Wie finanzierst du das alles? Ja, das weiß ich. Also, ja, ich krieg halt Hartz IV. Hab halt Glück, dass ich irgendwie das hingekriegt habe, dass der Staat mir die Wohnung zahlt. Mhm. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Weil es eigentlich von meinem Vater das Haus ist und eigentlich darf man das ja nicht, dass dann halt, also glaube ich zumindest, dass dann halt, wenn das der Familie das Haus gehört, dass man das dann halt vermieden darf. Mhm. Keine Ahnung, ich rede da auch ein bisschen Schluss wieder. Das heißt, du arbeitest nichts? Nee, ich arbeite jetzt seit 3 Jahren gar nichts mehr. Hast du was gelernt? Ja, ich habe Maler gelernt, aber ich habe die Prüfung leider nicht geschafft. Und warum arbeitest du gar nicht seit 3 Jahren? Ja, weil ich einfach, ich sag ganz ehrlich, weil ich einfach... keinen Bock hast. Kann man schon so sagen. Ja. Also du hast deine Wohnung, du hast ein bisschen Geld zum Leben und reicht denn dieses, was du da bekommst, reicht das aus, um deine Drogen zu bezahlen? Also nicht. Also nein, eigentlich nicht, reicht nicht aus. Und woher kriegst du das Restgeld? Ja, das versuche ich mir dann irgendwie von meinen Eltern oder von sonst wem zu leihen, mal so irgendwie auf Kombi zu nehmen, ne? Also du schnorrst rum. Nein, ich schnorr nicht rum, aber ich gebe mein Geld immer dann wieder und so, aber ich bin halt schon, also ich habe mir halt jetzt so schon so einen Ruf aufgemacht, dass ich halt verlässlich bin, dass ich mein Geld immer halt wiedergebe, wenn ich halt mir was leihe, mhm, oder sonst wie und habe jetzt da, das ist so, ja, eigentlich so. Also du lavierst dich da so durch, sagen wir es so. Ja. Ja. Du wohnst im Haus deiner Eltern, das heißt... Nee, von meinem Vater das Haus. Wohnt dein Vater auch in dem Haus? Nein, der wohnt nicht in dem Haus. Ja. Also so für Essen und so, da musst du dich selbst drum kümmern. Ja, ich gehe dann manchmal mit ihm einmal in der Woche einkaufen. Und dann, Dann kauft er für dich ein und dann hast du das auch schon mal von der Backe. Ja, ich habe ja auch Hilfe vom Lebensbaum auch schon, ne? Ich weiß nicht, ob ihn das was sagt. Ja, du kannst mich auch ruhig duzen, ich duze dich auch. Ach so. Erklärst, was Lebensbaum ist? Ja, das ist so ein betreutes Wohnen halt, ne? Mhm. Dann kommen die zweimal die Woche bei mir vorbei und dann hatte ich es auch 3 Monate auch geschafft, clean zu bleiben. Dann habe ich mich selbst therapiert quasi, weil ich war schon 2-3 Mal in der Klinik halt. Mhm. Und dann jedes Mal hatte ich halt wieder einen Rückfall. Mhm. Und dann habe ich mich halt versucht, mal selbst zu therapieren, aber dann ist das einfach diese psychische Belastbarkeit, dieses psychische einfach am Ende, diesen Entzug erstmal zu schaffen, ist nicht das Problem, die ersten 2-3 Monate. Mhm. Aber dann, ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben, das ist dieses, und vor allem, wenn man dann mal wieder Leute sieht, die sich gerade einen Joint rauchen, oder man kennt ja seine Leute, man geht durch die Stadt, man wird erkannt, man... Okay, das du bist, richtig, du wirst dann schwach. Ja, auf so, Dauer, ja. So muss man sagen. Hast du eine Freundin? Ja, hatte ich. Hatte eine Frau, Kind, Ausbildung, wie gesagt, alles, was man so Moment, braucht. Du hast ein Kind sogar? Ja, ein Kind habe ich auch. Wie alt ist das Kind? 4. Und wo lebt das Kind? Ja, bei der Mutter. Siehst du das Kind ab und zu? Nee. Warum? Habe ich jetzt schon seit Februar nicht mehr gesehen. Warum nicht? Ja, weil da einfach kein Kontakt mehr besteht. Und warum besteht da? Ich habe da ganz viel Scheiß gebaut. Ich habe ganz viel gezockt auch, ne? Da war auch gestern eine bei dir, die war wegen PlayStation Home, glaube ich. Mhm. Und ich hatte da, also bei PlayStation, da habe ich also gesuchtet, das gibt's gar nicht. Da habe ich, also das war wirklich schon krass. Ich habe halt FIFA gespielt und Call of Duty. Mhm. Und Übrigens, Second Life ist mir gestern nicht eingefallen. Das war das. Da gab es viele Meldungen auf Twitter und auf Facebook. Wie ist denn das für dich? Du hast ein Kind, ein 4-jähriges Kind und du siehst das Kind gar nicht. Ja, das tut mir sehr weh. Das macht mich richtig kaputt. Ich habe auch deswegen auch keinen Lebenswillen mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt die einfachste Methode, ne? Zu sagen, ich habe keinen Lebenswillen mehr, ich nehme mir das Leben. Das ist die Frage. Nein. Das ist so wirklich, das stimmt wirklich, ja. Ja. Das heißt, wie ist denn dein Verhältnis zu der Mutter des Kindes? Ja, das ist ganz kompliziert. Eigentlich gut. Andererseits, wenn ich sie sehe, das ist dann für mich so, also ich hänge halt noch, denke ich, an ihr. Also ich weiß es nicht genau. Aber das ist wenn du dich für mich emotional einfach nicht. Ich habe da auch mit Psychologen schon drüber gesprochen, alles. Die fragen einen ja Löcher im Bauch, das ist ja unglaublich, ne? Und das ist krank, was sie einen da teilweise fragen. Und reiten immer weiter drauf rum auf diesen ganzen Themen. Das ist krank einfach. Und vielleicht gefallen dir die einen oder anderen Fragen nicht. Ich frage dich jetzt auch viele Sachen. Manche Fragen tun einem ja auch ein bisschen weh oder die sind einem lästig. Egal. Wenn du jetzt hier Kontakt haben würdest wollen zu deinem Kind, würde die Mutter des Kindes das zulassen? Das weiß ich nicht mehr. Mensch, ich habe jetzt mit der schon seit Mai oder so nicht mehr gesprochen. Mhm. Ist das ein Junge? Nee, Mädchen. Du hängst aber so richtig in der Scheiße, ne? Finde ich. Muss ich dir klar so sagen? Ja, 25 Jahre würde ich alt. Nicht anrufen. Ja, 25 Jahre alt, drogenabhängig, keinen Job, schnorst dich so durchs Leben, kümmerst dich nicht um das Kind, um dein Kind, kriegst den Arsch nicht hoch. Ja, das Allerschlimmste ist, ich habe ja auch keine Hobbys mehr. Ich habe mich früher für Tennis interessiert, für Fußball. Dortmund-Fan bin ich ja eigentlich. Mhm. Also habe ich früher also immer Fußball geguckt und so. Also du wirst immer träger, kann man das sagen? Kann man das so sagen? Ja, das ist mir vor allem, wenn ich Tennis gespielt habe, da war ich immer frei, ne? Vom Kopf her auch, da habe ich an nichts anderes gedacht, außer halt dieses Tennis, ne? Und das ist gar nicht mehr so. Da denke ich nur noch an die Drogen, an die ganze Scheiße. Da sind nur noch Gedanken bei mir im Kopf. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Tagen bin ich jetzt wach wieder. Ich wollte jetzt eben schlafen, da hat der Typ angerufen und hat gesagt, dass ich halt jetzt mit dir sprechen darf, kann. Was hast du heute schon alles konsumiert? Heute habe ich mir zwei Joints geraucht und das war's. Das war's. Ich finde, du musst dein Leben aber radikal verändern, Max, wenn du eine Chance haben willst. Du musst radikal alles verändern. Wenn du das so weitermachst wie bisher, gehst du vor die Hunde. Dann kannst du dein Leben vergessen. Dann kannst du eine schöne Lebensperspektive komplett vergessen. Ja, wenn das jeder sagt, irgendwann musst du es ja auch mal für dich so realisieren. Das Gute ist, es gibt ja immer in allen schwierigen Situationen auch noch irgendeine positive Seite. Die positive Seite bei dir ist, finde ich, dass du erst 25 bist. Da kann man noch das Ruder richtig gut rumreißen. Ich weiß, ich kämpfe ja auch jeden Tag dagegen an. Ich habe auch schon das wirklich, ich versuche halt mit der Frau vom Lebensbaum halt, die halt hier, ne? Okay, wie wär's mit einem nochmaligen Klinikaufenthalt? Ja, das wird wahrscheinlich auch sowieso kommen, ne? Weil ich muss bis 27 muss ich das machen und wenn ich bis 27 das nicht mache, dann komme ich halt in so eine ältere Generation rein und dann werde ich halt nur noch mit 40, 50-Jährigen zusammen sein und das ist voll scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und deswegen muss ich jetzt, bis ich halt 27 bin, muss ich da noch was machen. Ja, und du wärst da bereit dazu, nochmal in eine Klinik zu gehen? Ja, also denk schon. Ja, nee, du nicht denk schon. Ich will jetzt hören, ein klares Ja. Du, so wirst du es nicht schaffen, aus eigener Kraft heraus, glaube ich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und wenn du auch schon nicht so dolle Erfahrungen in der Klinik gemacht hast, schwamm drüber. Neues Spiel, neues Glück. Hoffen wir, dass du in eine andere und bessere und effektivere Klinik kommst. Nur mit Hilfe. Ja, es gibt bei mir nur eine Klinik, das ist halt die eine Klinik, ne? Ja, es gibt halt weiter weg, gibt es halt noch. Du musst ja nicht in die bei dir um die Ecke ist. Aber die zwei Sachen sind wichtig. Ich meine, das haben dir wahrscheinlich alle anderen Leute auch schon gesagt. Du musst wirklich den Willen haben zu einer Veränderung. Ja, genau, das ist genau. Und das Zweite ist, dass du dann auch die Initiative ergreifst und dann auch die Sachen mitmachst. Bisher bist du ein ganz miserables Vorbild für dein Kind, Max. Ich muss ja, das weiß ich. Ich muss dir so klar sagen. Irgendwann wird das Kind älter. Irgendwann wird das Kind jugendlich und erwachsen sein. Wie schön es doch wäre, wenn du dann dein Leben so im Griff hättest, dass du für dein Kind auch da sein könntest, dass du ihm Vorbild sein könntest und dass du ihm vielleicht auch gewisse Dinge ermöglichen könntest. Im Moment bist du der Loser. Ja. Aber das musst du nicht bleiben. Das liegt an dir. Es liegt wirklich an dir. Es ist kein Schicksal. Es liegt an dir. Meine Psychologin hat mitgehört. Mhm. Die heißt Sabine. Die ruft dich jetzt zurück. Und die versorgt dich mit einigen Informationen, vielleicht auch noch von anderen Kliniken, wo du hingehen könntest. Mhm. Und du hast die Sachen in der Hand und du musst dann morgen, übermorgen aktiv werden. Ja. Wir rufen dich zurück, Max. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und um 1.21 Uhr ist Giovanni hier und Giovanni ist 42. Guten Morgen, Giovanni. Guten Morgen, Domian. Giovanni, um was geht's? Ja, bei mir geht es darum, betrifft bei mir Fußnägel. Ich hab's nicht verstanden. Bei mir geht es um Fußnägel. Um Fußnägel? Ja, Fußnägel, ja. Bei mir ist der Fall so, ich habe immer abends ein Gefühl zwischen 20 und 21 Uhr, ich müsste mir mehr die Fußnägel rausreißen. Ne? Zwischen 21 und 20 Uhr, 20 und 21 Uhr hast du das Gefühl, du musst dir die Fußnägel rausreißen? Das fängt immer abends an, ja. Was ist das denn? Ich habe den Drang, um das zu machen. Immer abends? Abends immer. Da habe ich den Drang, um das zu machen. Ne? Und dann versuchst du das auch zu machen? Dann versuche ich das zu machen. Ich hab mir das Zange um den Tisch legen, um alles Mögliche, auch wenn einer hinter mir steht, so, die müssen weg. Du musst noch ein bisschen deutlicher reden. Du versuchst es zu machen und was hast du auf dem Tisch liegen? Eine Zange. Eine Zange, ja. Ja, und das als praktisch, dass immer einer hinter mir steht und dass einer hinter mir steht und sagt immer so, die Dinger müssen weg, die Fußnägel. Ach so, als würde irgendeine Stimme zu dir sagen, die Fußnägel sollen rausgerissen werden. Die müssen rausgerissen werden, ja. Nimmst du tatsächlich eine richtige Zange, eine Werkzeugzange? Nein, da ist so eine Art Fußnagelzange, aber die sieht ein bisschen anders aus, wo man ein bisschen besser reinkommt. Okay, und was machst du dann mit der Zange? Dann reiße ich so lange immer an meinen Zehen rum, bis das am Bluten fängt. Bis es anfängt zu bluten? Bis bluten wird, ja. Ziehst du an den Fußnägeln? An den Fußnägeln, ja. Und dann blutet das im Bett wahrscheinlich? Das blutet richtig, ja. Du kriegst aber nicht mit dieser Zange die Fußnägel wirklich rausgerissen? Ich kriege sie nicht ganz weg, also sie sind ziemlich kurz. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, da ist doch was, das muss weg. Boah, das tut doch total weh. Das tut mir vielleicht wohl weh, aber ich merke den ganzen Schmerz nicht mehr. Das tut mir schon weh, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ja, weil ich das seit lang mache. Schneidest du denn die Fußnägel auch extrem kurz? Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein. Mein Gedanke ist immer, ich muss den ganzen Nagel runterreißen und wenn ich das abends gemacht habe und lege mich ins Bett und dann mal reinschlafen und früh morgens will ich mach, ich sehe das ganze Blut im Laken und ist das viel vergessen, ich weiß gar nicht, um was passiert ist. Sag mal, wenn du jetzt, ich sag es mal so, wenn du jetzt mit aller Gewalt deine Fußnägel rausziehen willst, warum nimmst du denn, das soll jetzt kein Tipp sein, ich frag dich nur, warum nimmst du denn dann nicht eine richtig große Zange? Ja, ich habe eine Nahrungsart, so eine Spezialzange. Aber das ist. Drankomme. Ja, ich will dich ja nicht auf die Gedanken bringen, aber es fällt mir gerade halt ein. Wie sehen denn deine Füße und deine Fußnägel aus? Beschreib sie mal, wenn ich sie jetzt sehen würde. Ja, erstmal sind sie blutig, ein bisschen angeschwollen. Früh morgens. Ja. Und wenn ich dann früh morgens wach werde, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß es einfach nicht. Dann mache ich mir Gedanken. Was ist das einmal? Und wo kommt das her? Wie lange machst du das denn schon? Also fing an, da war ich so ungefähr 16,5 Jahre. Da habe ich schon Druck gehabt ein bisschen. Aber das Extreme kam ja später raus. Also so extrem. Wie lange machst du das so extrem? Da mache ich schon fast über ein halbes Jahr jetzt. Über ein halbes Jahr? Da würde ich jetzt so fast, also würde ich denken, dass da bald gar nichts von den Fußnägeln mehr da ist, wenn du jeden Abend so daran zerrst. Ich weiß nicht, wie ich davon loskomme, was ich machen kann. Ich weiß es einfach nicht. Aber es sind immer noch Fußnägel da. Ja, aber ziemlich runter sind sie. Ja. Da kommt das hohe Fleisch runter. Hör mir auf. Und du nimmst die Fußnägel von allen Zehen, vom dicken Zeh bis zum kleinen Zeh. Nein, nur die dicken Zehen mache ich. Ach, nur die dicken Zehen? Rechts und links, ja. Warum nur die dicken Zehen? Weiß ich nicht. Du weißt überhaupt nicht, was dich da treibt? Nee, gar nicht. Ich hab irgendwie so einen Drang, als wenn einer sagt, mach das, mach das. Das ist ja schon völlig verrückt, dass du tagsüber und sonst nie diesen Drang hast, nur abends so zwischen... Und wenn ich frühmorgens meine Schuhe anziehe oder frühmorgens auf Blut ziehe, sage ich, von wo kommt das her? Ich weiß es nicht, verbinde mit meinen Zehen, ziehe meine Schuhe an, Schmerzen ohne Ende, frühmorgens. Naja, aber du weißt doch, woher es kommt. Du weißt doch, was du am Abend vorher gemacht hast. Nein, nicht direkt. Ich bin ganz überrascht manchmal. Da bin ich so überrascht, von wo kommt das Blut her? Das kann gar nicht sein. Trinkst du? Nein, gar nicht. Also du... Keine Alkohol, nichts. Keine Drogen, gar nichts. Keine Drogen, nichts, nein. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Und Schwimmbad und so irgendwo reingehen, sondern kann ich gleich reingehen, ne? Ich kann es einfach nicht. Du musst doch, wenn du tags unterwegs bist und hast Schuhe an, das muss dir doch alles total wehtun. Ach, ich schmerze. Ich gehe ganz, ganz anders, weil ich sowieso gehbehindert bin. Ich habe was an den Beinen ein bisschen so. Weil ich nicht arbeiten kann. Ja. Aber ich war mal beim Arzt gewesen und der meinte auch, warum ich es mache. Ich weiß es nicht. Der konnte mir keinen Rat geben, nichts. Gar nicht. Was denkst du denn selber darüber, dass du so etwas Merkwürdiges tust? Ich weiß nicht, von wo es herkommt. Nee. Erschreckt dich das? Ja, voll morgens, wenn ich wach werde. Du hast gerade eine Zahl von 16 Jahren genannt. Das habe ich akustisch nicht richtig verstanden. Mit 16 Jahren... Ab 16,5 Jahren fing das langsam an. So langsam? So langsam. Ging es am Aufwärts. Und das ging immer um den dicken Zeh? Um die beiden dicken Zeh? Immer um den dicken Zeh, ja. Da ging dran, die müssen runter. Und der Arzt kann mir nicht helfen. Der kann mir wohl eine Salbe geben. Aber wenn sobald es abends wird... Ist es wieder da. Die Vorstellung, die Fußnägel wären weg von den dicken Zehen, was löst das in dir aus? Das ist wie so ein, wie man sagt, wenn einer Kick hat praktisch. Das ist ein Kick, kann man sagen. Ne? Also würde die Vorstellung dich erfreuen, wenn du dir vorstellst, die sind weg, die Fußnägel? Kann möglich sein, wenn nichts mehr da wäre. Wo ich sagen kann, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Jetzt haben wir schon tiefe Nacht und die Uhrzeit 20 bis 21 Uhr liegt eine Weile schon hinter uns. Hast du es heute auch wieder gemacht? Ja, heute auch. Hast du Strümpfe an? Kannst du runtergucken auf deine Füße? Ja. Beschreib mal, wie die beiden Fußnägel, die beiden Zehen aussehen heute. Also Zehen sind ein bisschen angeschwollen. Gerötet richtig. Gerötet, ja. Ja, und ich kann die Zehen nicht so bewegen wie im Normalzustand. Wie viel Zentimeter... Nagel ist denn noch jeweils da auf den Füßen? Also ich bin in dem Seiten, wo die Nägel an der Seite rauswachsen, bin ich fast im Fleisch dran. Ne? Habe ich die schon reingeschnitten. Ne? Ja. Das habe ich im an der Seite reingeschnitten, trotzdem noch, wie viel Nagel ist da, wenn du mal in Zentimetern das sagen könntest? Anderthalb. Oh, das ist wenig. Das ist wenig, das ist sehr wenig für Fußnägel. Das tut schon weh, wenn du es so sagst. Das tut weh, ja. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Und ich komme davon einfach nicht los. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Wer kann mich behandeln? Welcher Arzt kann mich behandeln? Kommen wir gleich zu. Lass mich noch mal was fragen. Wir klappen mal die Zeit 16 Jahre zurück. Du lebst jetzt alleine, sagst du. Ich lebe alleine, ja. Wir klappen mal die Jahre zurück. Was war vor 16 Jahren? Wie hast du da gelebt? Vor 16 Jahren, ja, da habe ich noch teils zu Hause gewohnt noch. Bei deinen Eltern? Ja, da war ich zu Hause noch. Und das fing praktisch an, kann man sagen, wenn wir schwimmen gegangen sind. Nach dem Schwimmen fing das an? Praktisch, wenn wir schwimmen gegangen sind und meine Fußnägel waren zu lang. Ja. Und dann bin ich dran gehabt, da ist noch was im Schneiden, da kommt noch was. Obwohl da nichts mehr ist. Da haben damals schon die anderen Kollegen gesagt, wo wir mit mir im Schwimmbad waren, nee, du bist ja am Bluten, auch da bisschen Blut macht man nichts. Ja. Und danach wurde der Drang immer größer. Hast du in der Zeit, nachdem du von deinen Eltern ausgezogen bist, hast du mal eine Beziehung, eine Frau gehabt? Ja, alles gehabt, ja. Ja. Die hat auch manchmal gesagt, warum bluten um deine Zehen? Nee. Ich weiß es nicht, sag ich, warum die bluten, sag ich. Hast du Kinder? Ein Sohn, ja. Ah ja, wie alt ist der Sohn? Der ist wird das 34. 34? Du bist 42, das kann nicht sein. Ja, ein Schläfchen habe ich da noch. Stiefsohn ist das? Ja. Ah, ja. Hast du Kontakt mit dem? Na, gar nicht, nein, nein. Mhm. Fühlst du dich, lebst du ein einsames Leben? Nee, normalerweise ist es aber ein ausgeglichenes Leben führe ich. Bitte? Ein ausgeglichenes Leben führe schon. So ausgeglichen. Ein ausgeglichenes Leben. Ja. Nicht mehr berufstätig? Nee, ich lebe von der Arge. Ne? Was bist du? Ich lebe von der Arge. Von der Arge, ja. Hartz IV, ja. Verstehe. Giovanni. Ja. Da muss, glaube ich, aber so richtig ein guter Psychologe, Psychiater ran. Ja, ein Arzt kann man nicht helfen. Nein, normaler Arzt kann das nicht. Da bin ich ganz sicher. Das ist irgendwas sehr Verstricktes, was da in deiner Seele sich da verknotet hat und seinen Ausdruck findet in diesem merkwürdigen Verhalten. Aber ich würde mal gerne wissen, von wo kommt der Drang her plötzlich? Ja, das kann man wahrscheinlich in einer guten Gesprächstherapie oder wie auch immer, kann man das rauskriegen, was das ist. Mhm. Aber lass mich einfach nicht mehr los. Wie lange bist du jetzt schon solo? Also kann man sagen, ungefähr sind das jetzt 8 Jahre. 8 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja. Mhm. Das ist jetzt abwegig, aber ich frage es trotzdem mal. Ich tapse ja so ein bisschen im Nebel im Moment. Hat das auch irgendwas Sexuelles für dich? Nein, gar nicht. Nicht? Das Thema ist damit gar nichts. Das Thema ist nicht. Gar nicht, ne. Verstehe. Hat es damit zu tun, dass dir dieser Schmerz dir in dem Moment vielleicht sogar gefällt? Das kann möglich sein, weil ich den Schmerz nicht mehr spüre. Mhm. Ich muss sagen, ich spüre den Schmerz noch. Ich verstehe. So, Giovanni, jetzt kommt gleich meine Psychologin zur Sache und ich bin gespannt, was sie dir empfehlen wird und wohin sie dich lotsen wird. Ja. Du solltest schon wegen dieser Angelegenheit dann auch einen fachkundigen Menschen aufsuchen und wir werden dir behilflich sein, so einen Menschen zu finden, okay? Ja, kann man machen, ja. Sehr gut, Giovanni. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ciao. Tschüss. Wir haben 1.32 Uhr und hier ist unser Thema für morgen. Morgen haben wir ein festes Thema, die ganze Sendung über. Und das Thema heißt, das glaubt mir keiner. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel ein Doppelleben führen oder die etwas ganz Besonderes erlebt haben, die vielleicht was Übersinnliches erlebt haben oder was könnte sein, dass vielleicht seid ihr ganz reich, heimlich reich und ihr sagt, kein Mensch glaubt das. Gibt es irgendetwas in eurem Leben, von dem ihr sagt, das glaubt mir kein Mensch, dass ich das mache, dass ich das besitze, dass ich dieses vielleicht mal gemacht habe und so weiter. Es gibt tausend und noch tausend Beispiele, was man so als Geheimnis mit sich herumtragen kann, was einem vielleicht keiner glauben würde. Ihr könnt gerne mailen, domian@wdr.de oder dann morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch während der Sendung morgen 5 Minuten später im WDR-Fernsehen, nicht morgen bei 1 live. Jetzt geht's weiter mit Roland. Roland ist 49. Hallo Roland. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich habe jetzt fast mal Thema vergessen bei mir. Und so jetzt die Zähnigel wie. Lieber Mann, der arme Kerl, ey. Der arme Kerl, der braucht echt Hilfe. Das sehe ich auch so. Okay. Das sehe ich Domian, auch so. Es geht um diesen Max. Ich habe mir das vorhin angehört. Den zweiten Anrufer. Mhm. Genau, also ich habe mich in dem richtig widerspiegeln können. Aha. Nur bei mir ging das früher los. Also ich war mit zwölf. Also ich war sogenannt Straßenkind, Bahnhofsjunge. Ja. Also ich ging nicht auf den Strich oder so, um Geld zu verdienen. Hast du gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Aber ich war schon so am Bahnhof. Also ich habe mir halt die Liebe, sagen wir, die uns daheim nicht gegeben hat, unter unsere Straßenjungs halt die Anerkennung. Mhm. Halt so. Mhm. Da war halt dieses... Wie sagt man, also das ist im Armnehmer von der Mam oder vom Dad oder so, das gab's nicht bei uns daheim. Mhm. Und so bin ich halt in die Drogenszene abgerutscht. Mhm. Also mit 12 Kiffen. Auch härte Sachen schon. So mit 14 dann Heroin. Aha. Ja. Und dann war die Zeit so mit 16, also war Amphetamin, also schon hardcore, also wirklich Speed, fast jeden Tag abgemagert, ohne Ende, keine Schule mehr gegangen. Volles Programm in jungen Jahren. Ja. Ja. Genau, und dann halt nur noch am Jammern gewesen. Andere sind schuld und im Endeffekt war es immer nur Hilferuf, der aber nicht gehört wurde, so richtig. Wie lange saßt du denn in dieser Gosse? Also jetzt bin ich 49, mit 36 habe ich begriffen, ja. So lange? Ja. Und dann hast du die Kurve bekommen? Ja, nach 3 Therapien. Ja. Jetzt hast du gerade Bezug auf Max genommen. Genau. Wie kam dir Max denn vor? Du kannst ihn gut verstehen, weil du eine ähnliche Vergangenheit hast. Wie kam er dir vor? Ja, also ganz ehrlich, ich möchte ihn ja nicht beleidigen, im Gegenteil, aber ich muss ihn verbal in seinen Arsch treten. Einfach, anders geht es gar nicht. Weil er braucht einen Arschtritt. Das er braucht heißt, Hilfe, du meinst, definitiv. Ja, aber du meinst, er ist zu träge und zu faul? Ja, er ist faul. Er ist einfach nur faul. Ja. Und lässt, also lässt das alles so geschehen? Ja. Er redet zwar drüber, in dem Fall mit dir. Er hat jetzt jemanden, einen guten Zuhörer in dem Moment. Das ist auch gut so, weil ich weiß nicht, wie es in seinem engsten Familienkreis, Freundeskreis oder sogenannten Freundeskreis ausschaut. Glaube ich eher weniger. Aber so wie er spricht, ja, ich lebe im Haus von meinem Dad und so, bekomme die Kohle vom Arbeitsamt und ab und zu von einer gemeinnützigen, soziale Unterstützung. Ja, oder der Vater, Vater fährt er mit ihm einkaufen, dann hat er erstmal einen Kühlschrank voll. Genau, hat er dann zusätzlich noch. Wie gesagt, ich möchte ihn nicht beleidigen, auf gar keinen Fall. Ja. Er hat ein massives Problem, das hat er. Ja. Das weiß er, auch wenn er auf Therapie schon gewesen ist, aber ganz ehrlich, Domian, so wie er spricht, will der da nicht raus. Der genießt es, so wie es ist, genießt er es. Also was die Drogen angeht. Was, Roland, hat bei dir damals mit 36 den Schalter umgelegt? Was war's? Ganz ehrlich? Ja, sicher. Meine Großmutter, also meine Oma. Die Oma? Die hat noch gelebt, also die war knapp 100, eine gute 100 war die dann. Also 99 und mit knapp 100 ist sie gestorben. Ja. Die hat zu mir gesagt, entweder du begreifst es von alleine, weiß, dass du wirklich auf Deutsch gesagt nur Scheiße baust. Oder du lebst dein Leben einfach so weiter. Früher oder später kommst in die Urne und dann erst, wenn du die Augen irgendwie geöffnet hast, habe ich gesagt, Oma, ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Und ich gesagt, Roland, dir fällt eins, du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst. Der, wo dir vertraut, dem, wo du vertrauen kannst, dem du keine Lügen erzählen musst, irgendwas zu erreichen. Ich glaube bei dem Max, dass wenn er sagt, ja, schnurze ich keine Kohle nicht, also wie du schon gesagt hast, also du schnurst dich da mehr oder weniger durchs Leben. Sag mal, Roland, hat die Oma das, als du 36 warst, zum ersten Mal zu dir gesagt? Oder hat die das vorher auch schon öfter? Nee, die scheue immer wieder mal. Aber da hat es dann gefunkt bei dir. Da hast du gedacht, bei mir war es halt auch so, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Weil ich habe erzählt, das hat sie ungemein belastet. Also ich fühle mich schon mitschuldig, an ihrem Tod. Also ich meine, okay, die war sehr, sehr alt, also meine Oma. Aber das war für mich so ein Erlebnis, ich sage, okay, Oma, ich verspreche dir das. Hat sie es noch miterlebt, dass du die... Ja. Nee, das dann immer. Wie schade. Aber ich habe es ihr dann am Grab noch einmal versprochen. Wie schön und wie rührend. Ja, das ist schon heftig, glaubt allen. Aber ganz ehrlich, bitte. Ich glaube ja auch, dass man, wenn man... wie auch immer, sehr stark belastet ist. Man braucht so ein Schlüsselerlebnis. Ja. Sonst schafft man das nicht. Was machst du heute? Ja. Also ich bin, wie gesagt, jetzt bin ich 49. Ich lebe nicht mehr in der Stadt, wo ich gelebt habe, weil sonst wäre ich heute im Knast. Also ehrlich, ich wäre wirklich ein Schwerverbrecher geworden. Ich lebe mittlerweile in Baden-Württemberg, bin in Nürnberg aber geboren. Hast du einen Beruf? Ich bin auch wie er mal und habe ich Tiere vom Beruf. Ja. Genau, und ich bin zurzeit bei einer Dienstleistungsfirma beschäftigt. Das geht da über so karikative Einrichtung. Ja. Ich mache das ab und zu mal, wie sagt man, ehrenamtlich. Also es läuft in guten Bahnen. Genau, also ich engagiere mich halt schon auch für Leute, die wo wirklich aus der Gosse kommen. Insofern finde ich es wirklich sehr gut, dass du angerufen hast. Ich hoffe, dass Max noch zuhört. Ich hoffe. Weil natürlich du als jemand, der das selbst so erlebt hat, ihn noch ganz anders ansprechen kannst als ich oder irgendein Psychologe oder wer auch immer oder ein Arzt. Ja. Pass auf, ich sag das ganz kurz und knapp. Also Max, wenn du mich jetzt hörst, fühl dich nicht beleidigt, aber beweg deinen Arsch. Beweg einfach deinen Arsch, red, geh zu einem Therapeuten, red mit dem, beziehungsweise von Domian kriegst du jemanden aus dem Team, hör auch das, was die sagen, und dann kümmere dich wirklich um dein Drogenproblem und dann schau, dass du ziemlich schnell einen Kontakt zu deinem Kind herbringst. Ja, das ist ganz wichtig. Weil das ist das Wichtigste überhaupt. Was? Du hast das Kind in die Welt gesetzt, denkst, naja gut, ja, die Mutter ernährt es und so, ich lebe von meinem Ding und so. Ja. Scheiß drauf, so wie es ist. So Roland. Ist es aber nicht. Du darfst da nicht drauf scheißen. Du musst deinen Arsch bewegen, weil sonst gehst du unter, Kumpel. Ich glaube, das hat er jetzt kapiert. Ich hoffe sehr, dass er noch dabei ist. Danke für deinen Anruf, Roland. Bitte. Sehr, sehr nett von dir und weiterhin dir alles Gute. Und Gratulation, dass du es geschafft hast. Danke, aber wie gesagt, Roman, ich will ihn nicht beleidigen. Ich will einfach nur, dass er seinen Arsch bewegt. Nichts anderes. Alles klar. Tschüss, okay. Roland. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao. Salut. Ciao. Salut sagt man wo? In Baden-Württemberg, im Saarland? Ich weiß es nicht. Hier sagt man es nicht in Köln. Hier sagt man tschö. Kurz und bündig. Erol. Erol. Genau, Erol Flink. Ja, genau. Hi, grüß dich, Domian. Ja, 39 bist du. Nein, 35. Um Gottes Willen, 35. Ja. Ich sehe zwar wie 18 aus, aber ich, also 35 bin ich. Ja. Ja, und zwar, mein Thema wäre, Domian, ja, ich habe eine Erfindung. Das ist eine Erfindung? Ja, die ich auch patentiert habe. Erzähl. Das ist, wie soll ich sagen, also das ist, ich wollte der Frauenwelt einen Gefallen tun. Ich habe mich immer gewundert, wenn die Frauen Partys waren, wenn die irgendwie von der Disco zurückkamen. Und die taten mir immer leid, weil die immer so liefen, als würden die auf Eiern laufen. Dann habe ich gesagt, ich muss eine Idee haben aus einem High Heel. Ja. Ein Ballerina zu machen. Ein was? Aus High Heel, diese hohe, mit hohen Absätzen, ein Ballerina zu machen, so dass der Absatz von diesen High Heel, dass man so durch ein Drehen, also den Schuh flach machen kann. Also den Absatz Frauen, quasi wegklappt. Genau, und vorne gibt es ja so leicht nach. Also ich weiß nicht, viele Frauen würden sagen, wow, das ist der Mann, der wirklich wenigstens einer, der an die Frauen denkt, aber ich glaube, viele, viele Männer denken an die Frauen. Und deswegen, also ich bin auf diese Idee gekommen. Und du hast so einen Schuh erfunden, wo man den Absatz wegklappen kann, wo die Mädels den Absatz wegklappen können, wenn sie bequemer gehen wollen. Und der Absatz pappt dann irgendwie so an der Seite. Nein, der klappt gar nicht an der Seite. Den Absatz kann man ganz abmachen, Domian, und man kann dann auf diesen Absatz auch laufen. Den Absatz kann man in eine Tasche rein. Ach so, noch. Diesen Absatz kann man auch kombinieren, natürlich vom Farben her, auch mit den Schuhen und alles andere. Das ist ja pfiffig. Wie, und da hast du ein Patent angemeldet und bekommen auch? Ja. Genau, das habe ich in, also ich habe sehr viele große Hilfe von Technologiezentrum Aachen bekommen. Ja. Also ich werde befördert. Und die Erfindermesse ist in Nürnberg, Ende diesen Monat. Ja. Und dieses Schuh wird jetzt momentan von Orthopäden fertig gemacht, weil das ist auch nicht einfach. Man muss wirklich auch davon verstehen, weil das muss auch fest sein. Das muss nicht nur so schön aussehen, das muss auch fest sein. Ja, es muss fest sein, aber es muss ja auch schick aussehen. Genau, ja, das muss schick aussehen. Ich meine, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Weil ja, also wie gesagt, ich konnte nicht mehr sehen, wie die Frauen so darunter leiden. Dann hat der Mensch, dann tu doch denen einen Gefallen und erfinde sowas. Und ich bin mir sicher, wenn ich so einen Schuh im Deichmann gehört oder bei anderen dann sehe, die das Frauen wird ein Renner. Ausflippen. Die würden wirklich das. Weil das kennen wir alle, dass die Mädels, wenn die irgendwie dann müde sind abends nach einer Party oder nach einem Ball, dann ziehen die Schuhe aus und laufen auf Stumpfen rum. Und das müsste nicht sein. Genau, vor allem, wenn die dann Auto fahren wollen, dann wechseln die immer wieder. Wenn du, so mir sage ich mal, ich darf ja du sagen. Ja, natürlich. Wenn du mit Frauen unterwegs bist, dann siehst du ja selber auch, dass sie dann wirklich immer Schuhe erst wechseln, weil die mit High Heels nicht Auto fahren können. Genau, dass die sogar ein paar Schuhe dabei haben, in der Tat, ja genau. Genau. Dass sie dann wirklich nach dem Feier irgendwie auch dann spazieren können. Also das ist schon sehr, sehr wichtig für die Frauen. Also das Patent ist angemeldet. Es beschäftigen sich jetzt auch hochgradig Leute schon damit. Aber du hast noch keinen Vertrag von einem großen Schuhhersteller. Leider noch nicht. Deswegen wollte ich ja, ich muss ja so schnell wie möglich dann public machen. Das habe ich von meinem Patentanwalt natürlich gesagt bekommen. Ich muss dann auf Messen gehen, dann mit Internet. Vielleicht hört Herr Salamander uns ja zu oder wie immer sie alle auch heißen. Oder Herr Deichmann. Und, mein, ganz genau. Ja, mein Problem ist, Domian, ich hatte ja auch vorhin mit den Kollegen gesprochen. Ich weiß nicht, was für Namen ich diesen Schuh gebe. Clip to go, Return to Go, weil das wird ja gedreht. Und ich weiß nicht, vielleicht hättest du da irgendwie bessere Idee, ich weiß nicht. Ja, also spontane Idee. Obwohl, sowas mit diesem To Go ist ja sehr angesagt im Moment. Alles ist ja irgendwie To Go. Genau. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Lass mich was Persönliches noch fragen. Bist du generell Erfinder? Ich bin eigentlich nicht generell Erfinder, aber das hat mir so ein bisschen so wehgetan, wenn ich immer wirklich gesehen habe, dass sie wirklich drunter leiden. Ja, ja. Hast du schon andere Erfindungen gemacht? Nein, also andere Erfindungen habe ich noch nicht, nein. Was machst du vom Beruf? Ich bin Massagetherapeut, also Masseur, Massagetherapeut für ganzheitliche Massage nennt sich das. Also letztendlich was ganz anderes, aber so ein bisschen hängt das mit dieser Erfindung ja auch zusammen. Ja, natürlich. Du musst dir den Frauen den Rücken oder was weiß ich massieren, wenn sie Rückenschmerzen haben wegen der Stöckelschuhe. Genau, das ist das Hauptproblem. Nun kann man ja, wenn man Erfinder ist und man Glück hat, unter Umständen mit einer Erfindung Millionär werden. Ja, das stimmt. Die Hoffnung hast du natürlich jetzt auch. Ich bin aber realistisch, Domian. Also für mich ist entscheidend, dass irgendetwas, was ich erfunden habe, dass in irgendein Geschäft, wo ich dann sagen kann, wow, du hast das erfunden und das verkauft sich gut und du tust den Frauen wirklich was Gutes. Ja. Es geht nicht nur um dieses Geld. Natürlich will man in erster Linie, natürlich will man dann Geld verdienen. Ja, und das ist ja ein schönes Erfolgserlebnis neben dem Geld, wenn man auch sieht, das kommt an bei den Leuten, ne? Und das hat auch einen praktischen Nutzen. Mensch, da bin ich ja mal gespannt, was wir von dir noch alles zu hören. Und wenn diese Schuhe vielleicht irgendwo mal in Prospekten groß angepriesen werden, das dann wissen wir, super, Domian, das war unser Anrufer damals am 2. Oktober. Genau. Ja, mein Lieber, dann wünsche ich einfach viel Erfolg und auf das jemand. Vielleicht hört ja irgendjemand ja zu, der wirklich Interesse hat, irgendein großer Mann oder was weiß ich, von Deichmann oder von woanders. Ja. Der sagt, wow, die Idee gefällt mir, dann könnte man vielleicht zusammen irgendetwas machen. Du weißt ja, dass wir ja kein schwarzes Brett sind, ne? Aber egal. Bitte? Ich sag, wir sind ja keine Kontaktbörse für solche Sachen. Nein. Aber du hast es einfach mal erzählt, das war ja auch schon interessant. Genau. Mein Lieber, ich danke dir sehr herzlich und viel Erfolg weiterhin. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Domian. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt schon den Namen gar nicht gesagt, damit ich mich nicht wieder blamiere und Erdöl sage oder sowas. Es war Erol. Erol. Das ist, glaube ich, ein türkischer Name, ne? Oder? Erol. Hier ist Guido. Guido ist 44. Hallo, Guido. Hier ist Guido. Ja, der Guido macht aber bitte mal den Ton vom Radio oder Fernseher ganz aus. Hallo, Jürgen. So, da bist du. Schön, dass du da bist. Hört ihr Jürgen mich? Ja, ich höre dich wunderbar. Ja, hallo. Guido, weswegen hast du angerufen? Ja, geht darum, mein bester Freund hat mich betrogen mit meiner Freundin, mit der ich 6 Jahre zusammen war. Und der beste Freund, wie lange seid ihr schon befreundet? Ja, so knapp 8 Jahre, sag ich mal. Also auch schon eine ganz schön lange Zeit. Eine ganz schön lange Zeit, ja. Das ist ja das Übelste, was einem passieren kann, wenn der beste Freund einem die Frau ausspannt. Ja, ist das Schlimmste eigentlich. Ne? Eigentlich das Schlimmste, ja. Das ist wirklich unfassbar. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, ist katastrophal. Ja, erzähl mal. Das ist mir schon klar, dass es katastrophal ist. Ja, ist so gekommen. Ich war auf Montage und kam 2 Tage eher als geplant nach Hause. Ja, und dann habe ich sie halt erwischt im Bett. Bei euch, also du hast mit deiner Freundin zusammen gewohnt? Ja, ich habe mit der Freundin zusammen gewohnt. Und bist dann nach Hause gekommen? Bin dann nach Hause gekommen und wie gesagt, 2 Tage eher als geplant. Und was für ein Bild hat sich dir da gezeigt? Was hast du gesehen? Ja, wo sie halt beim Sex zugange waren. Der Klassiker. Der Klassiker, genau. Volle Kanne dabei. Volle Kanne dabei und hab genau den richtigen Augenblick erwischt. Nämlich, was war der richtige Augenblick? Ja, wo sie halt dabei waren und beide schön am Stöhnen waren und na, wie es eben so ist, wenn man Sex macht. So, jetzt machst du die Tür auf, so stelle ich mir das gerade vor, zu eurem Schlafzimmer. Und richtig. Du siehst die beiden. Hast du sofort realisiert, dass das dein bester Freund ist? Ich habe es sofort realisiert, weil ich schon eine Vorahnung hatte, dass da irgendwas lief, was natürlich beide immer abgestritten hatten. aber ich mir das immer schon gedacht hatte. Warum? Ich hab ihn, warum? Weil es eben so war und also irgendwie eine Vorahnung. Ich habe es vorher nie erwischt und aber es war immer so ein Techtelmechtel und er hat mich immer angelogen, weil irgendwann sagte er mal zu mir, ach, deine Freundin ist da auch ganz nett und dies und das und so beim Bierchen mal damals, da würde ich auch mal gerne mit und habe mir nichts dabei gedacht, klar. So, jetzt kommst du da rein. Was hast du gesagt, was hast du getan? Ja, jetzt komme ich da rein, war natürlich erstmal schockiert. Ganz klar. Na, ich sag mal, so eine... So schockiert, dass du nichts tun konntest, nichts sagen konntest? So eine Schockstarre, so vielleicht von 2 Minuten, ja. Aber dann irgendwann, ja, dann kam so der Klick im Kopf und dann habe ich gesagt, ey, du... Ja, hab ihn ein bisschen beleidigt, normal, sei du Sau, du Schwein. Ihn? Ja, ja, zu ihm. Habe es immer geahnt. Ich sag, zieh dich an, hau ab, weil er dann auch sofort gemacht hat. Und auch, Entschuldigung, und tut mir doch leid. Und warst du nicht kurz davor, ihm eine reinzuhauen? Ich war sehr kurz davor, ihm eine reinzuhauen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil, warum weiß ich nicht. Ich hätte machen sollen, habe ich aber nicht. Bin auch nicht so der Schlägertyp, sage ich jetzt mal. Also er war ein Schwein, aber sie war auch ein Schwein. Sie war auch ein Schwein, gehören immer zwei dazu. Und dann ist er abgehauen, hat sich schnell angezogen, ist abgehauen. Dann hat er sich schnell angezogen, ist abgehauen. Ja, und ihr war dann natürlich auch peinlich und am Heulen und tut mir leid, Schatz. Wie erklärt man denn sowas? Wie hat sie das denn versucht zu erklären? Sie war da am Heulen und wie gesagt hat, ach Schatz, tut mir leid, ich sag nicht mehr Schatz zu mir. Ich sag, zieh du dich auch an und seh zu, dass du Land gewinnst, ne? Der hat sie dann auch gemacht. Und ist auch gegangen? Nee, nicht direkt. Nee, weil das war ja eure gemeinsame Wohnung. Wo sollte sie da auch dann hingehen? Nee, sie hatte da schon eine andere Wohnung, was ich auch nicht wusste, die sie sich dann wohl schon länger nebenbei genommen hatte. Also alles gelogen von vorne bis hinten. Also saßt du richtig in der Lügenfalle drin da? Richtig, eine ganz harte Kiste. Lief denn zwischen den beiden schon länger etwas? Ich denke ja, was aber, wie gesagt, beide immer abgestritten haben. Ne? Jetzt ist diese Frau deine Ex-Freundin. Wie lange bist du jetzt getrennt von ihr? Diese Geschichte ist jetzt so knapp anderthalb Jahre her. Ah ja. Wir stehen jetzt noch in Kontakt, weil irgendwo mag ich sie immer noch, mit ihm gar nicht mehr, weil diese Freundschaft habe ich beendet. Ja. Ist sie denn mit ihm noch irgendwie zusammen? Ich denke ja. Aber da rückt sie auch nicht so richtig mit der Wahrheit raus. Und ich denke mal, das ist immer noch eine Lügerei, wie es vorher auch war. Aber wieso kannst du denn dann mit der auch noch irgendwie noch einen Kontakt haben? Ich hätte mit der keinen Kontakt. Ja gut, Jürgen, das ist also nicht so einfach. Weil wir waren ja auch, wie gesagt, lange zusammen und haben uns immer gut verstanden. Und sie hat dich ja fulminant betrogen. Fulminant? Ja, natürlich, von vorne bis hinten. Was willst du denn noch von der Frau? Ja, nichts mehr. Ich sage, wir haben noch Kontakt, wir reden noch, wir sprechen noch, aber sexuell ist da auch gar nichts mehr. Jetzt rufst du mich nach anderthalb Jahren an. Warum? Ja, warum? Ist eine gute Frage. Ich habe einfach gedacht, ja, machst du mal, rufst du mal an, erzählst ihm das mal, weil irgendwo hänge ich noch an ihr und... Ach so, das ist nicht wirklich abgeschlossen für dich. Ja, ich sag mal 50-50. Das ist wenig. Obwohl ich genau weiß, Lügerei ist immer noch da, wo sie jetzt auch schon oft versucht hat, in Gesprächen mir zu vermitteln, gut, es war ein Ausrutscher und wir können es ja nochmal versuchen und. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Moment. Soll ich das wirklich im Wind schießen oder? Moment, sie vermittelt dir, wir können ja nochmal, eventuell. Ja, wir können es nochmal versuchen. Aber gerade hast du gesagt, du vermutest, dass sie immer noch mit deinem besten Richtig, Freund zusammen ist. Ja, aber sie streitet das ab. Sie streitet das ab. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich ihr glauben oder nicht? Du hast kein einziges Mal mit dem besten Freund danach nochmal gesprochen? Nein, der Kontakt ist völlig dahin. Ja. Die Handynummer ist gelöscht und da möchte ich auch nichts mehr mit zu tun haben. Wir waren gute Freunde, das Thema ist erledigt nach dieser Aktion. Nur jetzt bin ich in der Zwickmühle. Soll ich 50-50, wie gesagt, soll ich nochmal mit dir versuchen oder nicht? Mensch Guido, ich wäre extrem skeptisch. Und extrem auf der Hut. Ja. Wenn so etwas vorgeführt, das ist ja nur keine Kleinigkeit gewesen. Das ist ja schon ein heftiger Vorgang. Nein, überhaupt nicht. Ein heftiger überhaupt nicht. Genau. Nachdem du die damals da erwischt hattest, war dann danach direkt Schluss zwischen dir und ihr oder hat sich das noch eine Weile hingezogen? Nein, da war nicht direkt Schluss. Ich sag ja, ich habe ihn rausgeschmissen und habe auch zu ihr gesagt, jetzt auf Deutsch gesagt, komm, jetzt verpiss dich, ne? Ja, ist klar, an dem Abend. Ich meine, hat sich das dann noch ein paar Wochen hingezogen irgendwie? Ja, das hat, ja, was heißt ein paar Wochen? Ich sag jetzt mal 3-4 Tage. 3-4 Tage. Naja, und dann hatten wir wieder telefonischen Kontakt. Sie hatte mich dann angerufen und... Was wollte sie denn? Ja, tut mir leid, wie gesagt, und war ein Fehler, war ein Ausrutscher und... Wie gesagt, ich habe sie noch sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt in der Zwickmühle, 50-50. Ich lieb sie eigentlich noch. Ja, war eine schöne Zeit, aber deswegen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Soll ich ihr nochmal eine Chance geben, Jürgen, oder soll ich nicht? Deswegen würde ich von dir gerne mal so einen Tipp bekommen. Ja, das ist natürlich sehr schwer. Das ist natürlich in der Tat. Ist schwer. Das ist sehr schwer. Weil ich bin, muss ich sagen, schon aufgrund dessen, was du erzählt hast, sehr, sehr vorsichtig und sehr misstrauisch. Und ja. Also dann muss sie aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alles auf den Tisch legen, komplett die Hose unterlassen und alles erzählen, was passiert ist und warum es passiert ist. Habe ich ihr auch gesagt. Ja, und sie sagt dann immer noch, ja, sie liebt mich und wie gesagt, es war halt nur mal ein Ausrutscher, weil ich ja aber eigentlich so auch nicht glaube. Ne, aber wie gesagt, ich habe es halt doch noch gerne, weil war ja auch eine lange Zeit, war auch eine schöne Zeit und ich hätte es auch nie gedacht. Ne, ich schlag mal vor, ich jetzt so leichtfertig ja oder nein sage. Ich bin habe ein ungutes Gefühl, sage ich dir. Wie wäre es, wenn ihr seid ja beide jetzt willens, wenn ihr beiden einmal, das reicht glaube ich schon einmal aus, für eine gute Stunde oder zwei Stunden zu einer Paarberatung geht, wo ein neutraler Mensch sitzt, so wie ich jetzt, und ihr beiden mit am Tisch und ihr das mal richtig ausführlich besprecht. Ja gut, könnte man mal machen. Das fände ich, glaube ich, die beste. Der Härtefall, Jürgen, der Härtefall ist ja auch, bevor ich die beiden erwischt habe, hat sie mal zu mir gesagt, erwisch dich jemals mit einem anderen Mädel im Bett, ist sofort Schluss und Theater und sie macht es. Genau das musst du alles dann auf den Tisch legen und in diesem Gespräch thematisieren. Wir rufen dich jetzt nochmal an und wir geben dir die eine oder andere Adresse, wo ihr euch hinwenden könntet. Ja. Mach das mal. Ich wünsche viel Glück, Guido. Jürgen, ich bedanke mich bei sehr dir. Sehr gerne. Ich werde alles versuchen. Du legst auf und wir melden uns wieder. Alles klar, mache ich. Danke. Ciao. Tschüss. Und jetzt habe ich noch die Helga. Und die Helga ist 73. Guten Morgen, Helga. Ach, da bin ich ja jetzt. Das bist du, Helga. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, guten Morgen. So, um was geht's denn? Moment, ich habe heute Abend gehört von dem jungen Mann, der die Schuhe erfunden hat, wo man die Absätze wegmachen kann. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, ich finde das toll. Ja. Wir haben uns früher die Schuhe in die Hand genommen und sind auf den Strümpfen nach Hause gelaufen. So, ja genau, so kenne ich das ja auch. Klar, ja. Von den Frauen. Ja. Das heißt, du würdest sofort hier so ein paar Schuhe kaufen? Ja, natürlich, wenn ich jung wäre, auf jeden Fall. Ach, kannst du jetzt auch noch machen? Ja. Heute geht mir mit den Beinen nicht mehr so ganz so richtig. Verstehe. Ja. Aber du sagst, es ist eine gute Erfindung. Ja, das ist eine klasse Erfindung. Und das Problem war früher genauso bei den jungen Frauen, wie es heute bei den jungen Frauen ist. Ach, da sind uns die 11 Zentimeter Peter-Kaiserschuhe abgeknickt und was weiß ich alles. Genau. Ja. Nein, der hat nach einem Namen gesucht, der junge Mann. Ja, hast du einen Namen? Ja. Nämlich? Heiß ab. Heels ab. Heiß. Die Frauen, die Heels brauchen gar nicht da dran. Habe ich jetzt nicht verstanden. High Heels, heiß? Ja, heiß ab. Heiß ab. Ja, warum nicht? Also ist jetzt ein Vorschlag. Okay. Ja, der junge Mann hat auch Namen gesucht. Der sucht den Namen. Ja. Heiß ab, ja genau, heiß ab meintest du. Jetzt klingt das nicht toll? Heiß ab, klingt super. Ich danke für deinen Anruf. Ja, bitte sehr, gern geschehen. Liebe Helga, mach's gut, tschüss. Ja, ihr auch, gell, gute Nacht, tschüss. Tschüss. Heiß ab, in der Technik heute Nacht, Ove Petersen. Und morgen heißt unser Thema, das glaubt mir keiner. Gibt es so etwas bei euch in eurem Leben, von dem ihr sagt, das halte ich ganz geheim Das wird mir kein Mensch glauben, wenn ich das erzählen würde. Aber mir könnt ihr das morgen erzählen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, gerne auch während der Sendung und gerne mailen, domian@wdr.de. So, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Und morgen sind wir 5 Minuten später, 1.05 Uhr und ausschließlich im WDR-Fernsehen. Macht's gut. Bis morgen. Bye, bye.